dieser Folge erfährst du, wie anhand der Natur dein Unternehmen unabhängiger und erfolgreich ist und warum der Zeitgeist so wichtig ist. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Was wäre, wenn dein Produkt unabhängig von äußeren Einflüssen einfach so gekauft würde? Gibt es die ultimative Geheimformel, welche jederzeit und überall funktioniert? Die ultimative Formel gibt's wohl nicht, oder ich habe sie noch nicht gefunden. Was ich aber in den letzten 20 Jahren herausgefunden habe, ist, dass es gewisse Naturgesetze gibt und daneben einen Zeitgeist. Hältst du dich an diese Naturgesetze und triffst du gleichzeitig auch noch den Zeitgeist, ist der Erfolg vorprogrammiert. Und zwar egal in welchen Märkten und mit welchen Gegebenheiten. Diese Naturgesetze sowie eine Beschreibung des Zeitgeistes wollen wir uns nun in diesem Kapitel genau anschauen. Zuerst zum Zeitgeist. Wäre AppleTree vor 20 Jahren in den Markt gestoßen, wären wir wohl ausgelacht geworden. Oder womöglich hätte man uns sogar in die Ecke der New Age-Bewegung gestellt. Sogar bei unserem Start im Jahre 2010 waren wir 3 Jahre zu früh dran. Was aber kein so großes Problem war, denn diese Zeit konnten wir für Experimente nutzen. Und auch Fehler machen, zum Glück. Denn ansonsten wäre ich nicht auf die Idee zu diesem Buch gekommen. Auf jeden Fall muss die Vision deines Unternehmens den Zeitgeist treffen. Es braucht eine große Anzahl von Menschen, die deine Vision für gut, wichtig und gar dringend befinden. Sobald eine gewisse Zahl von Menschen deine Vision bejahen, macht es Klick. Und so rennst du mit deinem Unternehmen offene Türen ein. Alle Erdölfirmen trafen vor einigen Dutzend Jahren den Zeitgeist. Heute nicht mehr und morgen wird deren Reputation vermutlich sehr schlecht sein. Umgekehrt hatten es alternative Energieformen in der Vergangenheit sehr schwer, heute und morgen wird danach geschrien. Und was ist, wenn du in einer ganz alten oder eingesessenen Branche tätig bist? Wie beispielsweise der eines Bäckers? Bei einem unserer Kunden haben wir als Markenkern, die Seele des Unternehmens, das eine Wort, welches das Unternehmen auf den Punkt bringt, Regionalität gefunden. Das Unternehmen erzählt zu allen Zutaten und Rezepten Geschichten, wobei sich alles um die Region des Unternehmens dreht. Dieser Zeitgeist passt heute und morgen sehr gut. Vermutlich auch noch in 50 Jahren. Wenn vielleicht auch nicht mehr ganz so stark. Wichtig ist dabei, dass du das Naturgesetz von innen nach außen befolgst. Also entdecke den Sinn und Zweck deines Unternehmens zuerst. Dann sammelst du damit wahre Geschichten und kommunizierst sie vorab intern und danach den Kunden. Der umgekehrte Fall wäre nicht authentisch und nur von kurzfristigem Erfolg. Somit wären wir bei den Naturgesetzen angelangt. Ich habe dabei 5 Hauptgesetze erfahren, welche ich dir nun mit auf den Weg geben möchte. Immer mit dem Ziel, weniger abhängig von Märkten, Gegebenheiten und Zeiten zu sein. Doch vorab ein Beispiel, um zu verdeutlichen, wie stark und sinnvoll Naturgesetze sind und wie sie in dein Unternehmen transferiert werden können. Wenn du 100 Liter Wasser durch ein Rohr mit einem Durchmesser von 1 Meter laufen lässt, entsteht für das Rohr nicht allzu viel Druck. Wenn du hingegen die 100 Liter durch ein Rohr mit 1 Zentimeter fließen lässt, hingegen schon. Es entsteht eine viel höhere Energie. Wir lassen die Länge und Beschaffenheit des Rohres der Einfachheit halber außer Betracht. Auf dein Unternehmen übertragen heißt das, dass du deine Dienstleistungen einer kleinen Zielgruppe anbieten solltest, wenn du viel Druck und somit viel Energie erzielen willst. Aus meiner Sicht gibt es 5 bedeutende Gesetzesmäßigkeiten. Erstens, je höher der Druck, desto attraktiver ist dein Unternehmen. Alles, was rar ist, exklusiv, limitiert oder nicht immer verfügbar, übt eine spezielle Anziehungskraft aus. Das ist auch der Grund, warum man lieber in ein Restaurant gehen will, vor dem Menschen die an der Türe Schlangen stehen, auch wenn es im Restaurant nebenan noch viele leere Tische gäbe. Verknappe also dein Angebot. Sei nicht für alle Kundengruppen und jederzeit da. Mach dich attraktiv und nicht primär bekannt. Das kommt dann automatisch. Sag dem Kunden auch mal Nein und kommuniziere offen, welche Zielgruppen euch liebt. Zweitens. Das Kleine folgt dem Großen, das Große wird wieder klein. In der Natur strebt das Kleine immer nach dem Großen. Sei es bei den Haaren, die Kürzeren folgen den Längeren, oder bei den Pflanzen und Flüssen. Sei dir also deiner Größe bewusst. Kleinsein muss nicht heißen, dass du schlecht bist. Im Gegenteil, bilde in diesem Fall Kooperationen und schließe dich mit anderen Partnern zusammen, Spezialisten. Und falls du am Tag X zu groß wirst, teile dich in mehrere kleine Einheiten, um wieder agil, schnell und rar zu werden. Drittens. Du musst eine klare, rationale Nummer 1-Positionierung haben. Die Tiere und Pflanzen, die seit langer Zeit auf unserem Planeten leben, haben sich spezialisiert. Die einen haben die besten Schnäbel, um Fische zu fangen, andere haben die besten Flügel, um am schnellsten zu sein und so weiter. Genauso brauchst auch du eine klare Nummer 1-Positionierung. Es muss bei deinem Unternehmen einen Vorsprung geben, bei dem du der Beste, Schnellste, Erfinder von, der Einzige und so weiter bist. Damit definierst du nicht nur deinen extremen hohen Qualitäten, sondern rechtfertigst deinem Kunden seinen Kauf. Wie du ja weißt, wird emotional entschieden, diese Entscheidung aber rational gerechtfertigt und dann wird gekauft. Mit deiner klaren Nummer 1-Positionierung, der eine Satz, der rational deinen Vorsprung aufzeigt, muss sich dein Kunde nicht darum kümmern, du legst sie ihm quasi fertig, bereit ins Hirn und beschleunigst somit den Kaufprozess. Viertens, dein Unternehmen muss Sinn stiften. Jeder Mensch und vermutlich auch alle anderen Lebewesen streben nach Sinn. Je mehr Sinn, desto höher die Kaufbereitschaft. Kosmos heißt Ordnung und Einstein sagte, Gott würfelt nicht. Sobald etwas schlüssig Sinn macht, wird es einfacher verstanden und zieht nachhaltigen Erfolg nach sich, also Steigerung der Überlebenschancen. Definiere darum in 1 bis 2 Sätzen den tiefen Sinn deines Unternehmens. Sieh dazu separates Kapitel. Damit bindest du nicht nur Kunden an dein Unternehmen, sondern auch Mitarbeiter. Fünftens. Dieser Sinn muss eine kleine Zielgruppe betreffen, die ein Problem, Engpass haben, das du am besten lösen kannst. Genau den Nährstoff. Ein Sinn, der zwar alle bejahen, nützt dir jedoch nichts, wenn die Kunden dann dennoch nicht kaufen. Das Zubringen des besten Nährstoffs nützt einer Pflanze nicht, wenn eben ein anderer Nährstoff fehlt. Weil sie eben gerade ganz andere Engpässe haben. Womöglich fehlt ihr der eine Nährstoff. Das heißt, dass deine Kunden irgendwo einen Engpass haben, der ihnen Schmerzen bereitet. Diesen kannst du nun mit den obigen 4 Punkten lösen. Je höher der Schmerz, je besser dein Nutzerversprechen ist, desto schneller und besser kannst du den Schmerz stillen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste?